I'm not sure where that's going. Somebody used to show me they don't feel like showing. Please don't let me bring you down. Do I look like I'm fucking around? Love seems to be some kind of trickery. Some great thing to which I am a mystery. I'm not sure I can do it. You had it on me once before, I only just got through it. Please don't let me bring you down. Did you think I was fucking around? I'm a woman now, can you believe? Only one thing I'm sure of, and that's that you deceive. What have you got hidden up your sleeve? Some kind of release without belief. I'm not sure I can do it. You had it on me once before, I only just got through it. Why did you let me bring you down? Did you think I was fucking around? Don't let me bring you down. Das war ein Song von Laura Marling. Die Engländerin ist gerade erst 25 Jahre jung, hat aber schon 5 Platten veröffentlicht. Short Movie heißt ihr neuestes Album. Das hat sie das erste Mal überhaupt selbst produziert. Und ja, sie ist ziemlich erfolgreich. War schon 3-mal für den renommierten Mercury-Preis. Renommiert habe ich noch nie bekommen, aber immerhin, vielleicht klappt es ja mit der neuen Platte. Darauf gibt es auf jeden Fall ziemlich gutes, solides Songwriting. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von The Go Team. Bill Wells und Aidan Moffat sind dabei. Azaleah Banks und hier kommen Lower Dance. Sky and cool, we call the time. Das waren Lower Dance, eine Band um eine gewisse Jana Hunter. Die kommen aus den USA und haben mit Escape from Evil gerade ihre neue Platte am Start. Escape from Evil, die Flucht vor dem Bösen. Eigentlich sollten sie eher auf Flucht gehen vor bösen Synthi-Sounds. Darauf gibt es leider viel zu viel auf diesem neuesten Album, wie wir gerade eben hörten, mit dem Titel Société Anonyme. Eine Platte, die wirklich ein bisschen zu retro und Synthi-lastig ist, wenn ihr mich fragt. Netter klingen auf jeden Fall Faruk Green, eine Band aus Berlin. Mehr dazu nach dem Song, der heißt Die Sonne. Jeff Özdemir ist ein Künstler und auch ein Labelbetreiber und auch ein Besitzer eines Plattenladens in Berlin. 33 RPM Store heißt sein kleiner Plattenladen und genauso auch das Label 33 RPM Records. Und er hat jetzt eine Platte veröffentlicht oder ja, nicht selbst veröffentlicht, aber die dreht sich um ihn. Jeff Özdemir and Friends heißt das Ganze. Eben gerade hörten wir Faruk Green mit Die Sonne. Faruk Green, eine Band, bei der Jeff Özdemir an den Keyboards sitzt und die Tasten drückt und ja, ziemlich soulful Pop-Music, wie man das so gerne sagt. Auf dieser Platte gibt es total unterschiedliche Sachen drauf. Popmusik gerade eben gehört, mal ein bisschen elektronisch, mal ein bisschen jazzlastig. Das nächste Stück ist von Jeff Özdemir persönlich. Baby, can't you see now? Baby, Tja, der Sommer kann kommen bei solcher tollen Musik hier. Baby, Can't You See Now? Ein richtiger Sommer. Ob es ein Hit ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat schon so ein bisschen den Touch dazu. Jeff Özdemir war das, der sich, wie gesagt, hier mit Freunden und alleine und mit Band zusammengetan hat, um diese Compilation auf die Beine zu stellen. Da gibt es neben Solo-Tracks von ihm ganz unterschiedlichste Konstellationen drauf und die kommen alle nicht nur aus Berlin, sondern generell so aus dieser nordischen Ecke, also Bremerhaven, Hamburg, Berlin. Das sind so die Eckpunkte, die geografischen, was das Treiben von Jeff Özdemir angeht. Und der nächste Song auch von dieser Compilation dürfte alle Leute freuen, die Andy oder Andy heißen. Der Song kommt von Lee Buddha. Zu leugnen, dass dein Lachen heute im Ansatz erfriert. Und wenn du still vor dich hinstarrst, merkt echt jeder, dass du vulkanisierst. Glaub nicht, dein Schweigen verhindert gar am Ende noch den riesigen Knall. Du weißt, stille Wasser sind tiefer, mehr noch als schwarze Löcher im All. Sag schon, wovon ist dein Herz heute so schwer? Bitte beschreib uns dein Problem. Wir wollen dich besser verstehen. Andy, halt ein, halt an, halt aus. Wir holen dich gemeinsam daraus. Gib mir nicht auf. Das war Lee Buddha mit Andy und ich frage mich, wie man denn seine Freunde subtrahieren kann. Stelle ich mir bildlich ziemlich merkwürdig vor. Oder soll man das mathematisch machen vielleicht? Egal, der Song gerade eben von Lee Buddha von der Compilation Jeff Özdemir and Friends. Wie gesagt, Jeff Özdemir, ein Tausendsasser, musikalischer aus Berlin, Recordstore-Besitzer, Labelbetreiber, Musiker und hier mit einer tollen Compilation, übrigens auf Karaoke-Kalk erschienen ist, dem ehemals Köln, inzwischen auch schon in Berlin ansässigen Label, welches immer viel toll spannende Musik rausbringt und ich bin mal ganz spontan und küre diese Platte hier zum Album der Woche. Album der Woche habe ich immer meistens so 2-3 Kandidaten im Gepäck dabei, habe mich da meistens vorher noch nicht so festgelegt und bin da immer noch so ein bisschen manchmal offen und lass mich auch nochmal spontan beeinflussen und jetzt gerade eben vom dritten auf den ersten Platz hervorgeprescht diese Compilation von Jeff Özdemir and Friends. Jeff Özdemir tritt hier in verschiedensten Konstellationen auf, einmal Jeff Özdemirs Weapons of Mass Destruction zum Beispiel, dann ist er einmal als Jeff Özdemir with the Adam and Steve Orchestra unterwegs und einmal als Jeff Özdemirs Halloumi Express. Also er ist auch ziemlich, mit Humor dabei. Wir hören noch einen Song von dieser wirklich spannenden Compilation. Der Song kommt von Alok de Oha Jonas and his Sounds of Joy mit dem Titel Sota Jinne. Yeah. Der Song hieß Sota Yinne von Alok de Oha Jonas and his Sounds of Joy. Und ja, auf dieser Compilation Jeff Özdemir and Friends gibt es nicht nur Sunshine Pop, sondern auch ein bisschen Afrobeats, Reggae, Jazz und ja, die ganze bunte Welt der Musik sozusagen. Und das ganze hier Album der Woche beim Sunday Service gibt es auch mehr auf der Homepage wie gewohnt unter sundayservice.de. Und an einer zweiten Ausgabe dieser Compilation-Reihe Jeff Özdemir and Friends wird wohl auch schon gewerkelt. Ich bin gespannt, ob die genauso gut wird und ja, von mir aus kann die gerne nächste Woche rauskommen. Ich habe da auf jeden Fall gerade ein offenes Ohr für. Azalea Banks als nächstes, die kommt aus Manhattan, ist eine Rapperin und hat schon diverse EPs und Singles veröffentlicht und war, glaube ich, letzten 5 Jahre das Next Big Thing, und wer sich 5 Jahre Zeit lässt, hat irgendwann, glaube ich, den Zug verpasst. Jetzt gibt's das Debütalbum von Azalea Banks, das heißt sich Broke with Expensive Taste, und da sind auch so einige der älteren Songs schon drauf, die man von ihr kennt. Das sind auch die besseren. Und ja, vor 5 Jahren wäre die Platte der letzte heiße Scheiß gewesen. Inzwischen ist es eigentlich nur noch lauwarmer Kaffee. Hier kommt sie mit 212. Ihr hört den Sunday Service und gerade eben waren The Go Team hier im Programm. Eine Band aus Brighton, die auch schon seit inzwischen 15 Jahren aktiv ist und die jetzt gerade ihr viertes Album The Scene Between veröffentlichen. The Go Team, Kopf der Band, das ist Ian Parton. Der hat so nach und nach verschiedenste Leute um sich versammelt und seine Band immer mehr erweitert. Bis zum letzten Album Rolling Blackout, das dritte Album der Band, war eine der besten Platten, die wahrscheinlich seit Jahren veröffentlicht wurden. Ein großes Bubble, also ein großes Feuerwerk an Bubblegum, Pop und Soul und diversen Einflüssen und das wirklich auch extrem gut gemacht irgendwie. Vorher klangen sie immer so ein bisschen zu Lo-Fi, ein bisschen zu Sound reduziert, ein bisschen, also vom Sound reduziert, aber trotzdem irgendwie ein bisschen möchte gern bombastisch dabei. Das hat immer so ein bisschen nicht gut funktioniert. Vor allem, wenn man das mal auf einer guten Anlage im Club gehört hat, muss man sich die Ohren zuhalten, weil das immer ein bisschen strange war. Bei Rolling Blackouts haben sie alles richtig gemacht und die Platte war gespickt mit großen Hits, die immer so ein bisschen zwischen Pop und Blaxploitation am Wandeln sind. Und jetzt The Scene Between, wieder ein großer Schritt zurück zu den alten Sounds. Toll gemachte Songs, die aber irgendwie so ein bisschen an Dynamik vermissen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Auf jeden Fall hat sich die Band ein bisschen umstrukturiert. Viele haben andere, nach dem letzten Album Rolling Blackouts und langen Touren wahrscheinlich, haben sich andere Ziele gesetzt, Familien gegründet, Kinder bekommen. Die Sängerin Ninja ist gerade auf Solo wegen ihr Solo-Debütalbum, soll 2015 erscheinen. Bin gespannt, wie das werden wird. Und Ian Parton hat im Prinzip gesagt, okay, ich mache halt dann irgendwie alleine weiter in meinem stillen Kämmerchen, so DIY-mäßig, Bedroom-Pop wie früher. Hat ganz viel gesampelt, sich Platten zusammengesucht vom Flohmarkt und natürlich auch viele Gastsängerinnen eingeladen zu den einzelnen Songs. Aber irgendwie, wie gesagt, Dynamik fehlt hierbei. Eigentlich schade, weil die Band ist so talentiert und so gut. Trotzdem eine gute Platte, aber sie kommt halt bei Weitem nicht an Rolling Blackouts ran. Klar, die wollte man nicht kopieren, die Platte, aber das klingt so ein bisschen wie Thunder Lightning Strike, wie das Debütalbum vor einigen Jahren. 2004 erschien diese neue Platte hier. Eben gerade hörten wir Her Last Wave von den Go Team und hier nochmal The Art of Getting By. We used to think we only had to try and gamble on the art of getting by. But turning into a different way with a greater set of guarantees from the eye. Making life's not the same as making it right. Here's a paradise that never comes. Das waren The Go Team mit ihrem Lo-Fi Bubblegum Pop. The Art of Getting By hieß der Song vom neuesten Album The Scene Between, die Band aus Brighton. Und nun Vorhang auf für zwei ganz große Künstler, Bill Wells und Aidan Moffat. This Dark Desire hörten wir von Bill Wells und Aidan Moffat von ihrem Album The Most Important Place in the World. Bill Wells ist ein Jazzmusiker aus Schottland, den ihr hoffentlich kennt, weil er ganz, ganz viel hier auch in der Sendung schon lief. Und Aidan Moffat, solltet ihr auch kennen, war mal Mitglied bei Arab Strap und kennt ihr vielleicht auch schon von der Kollaboration, die er mit Bill Wells hat. Da gab es vor 4 Jahren ein ganz großartiges Album, Everything's Getting Older, war meine Lieblingsplatte 2011 und auch die Jahre danach, glaube ich, immer auf jeden Fall ganz, ganz weit oben bei mir auf meinem Plattenstapel. Und jetzt gibt es endlich das Nachfolgealbum von dieser ganz, ganz großartigen Platte. Und klar, wie kann das anders sein? Die neue Platte kann an die alte natürlich nicht heranragen. Es hängt dann damit zusammen, dass man sie erst vielleicht 2-3 Mal gehört hat und die Platte, die Songs vielleicht doch mehr Umläufe brauchen, bis sie dann so langsam ins Gedächtnis sich einbrennen und die Chemie und die Magie eines Songs sich langsam entfaltet. Bei der neuen Platte ist mir aufgefallen, dass das himmelhochjauchzende Jazzige von Bill Wells ein bisschen abgestumpft ist, nicht mehr so ganz so die Spitzen hat und auch der Gesang von Aidan Moffat, der manchmal so richtig Depri und richtig weit unten sein kann. Er ist zwar immer noch, aber auch da nicht mehr so ganz in den Spitzen drin. Das heißt, die beiden haben sich ein bisschen angeglichen und dadurch wird es vielleicht auch ein Tick, will nicht sagen langweiliger, aber so ein bisschen angepasster, was die beiden Pole hier angeht. Bill Wales als Musiker und Aidan Wofford als Sänger. The Most Important Place in the World, ihr neuestes Album, eine immer noch sehr, sehr gute Platte, aber nicht mehr so exorbitant großartig wie damals Everything's Getting Older vor 4 Jahren. Ähnlich eigentlich wie bei The Go Team vorher. Tolle Platten gemacht, an denen man sie jetzt natürlich misst, messen muss natürlich, aber vielleicht ist es auch gar nicht so gut, wenn man das immer macht. Vielleicht muss man da ein bisschen uneingeschränkter rangehen. Wir hören trotzdem nochmal rein hier natürlich in Bill Wales und Aidan Moffat. Ihr Song heißt Any Other Mirror. Sibe into yin chubagite masizwanene sibe yintoyiye kulomhlaba sibe yintoyiye kobalomhlaba uyahlaba kulomhlaba sibe yintoyiye kobalomhlaba uyahlaba Shaba sibe into yinye Ngoba lo mhlaba uyahlaba Shaba, uyahlaba, sishweleze kwabaphansi, sishweleze kwabaphansi, sishweleze kwabaphansi, matuta, sishweleze kwabaphansi, sishweleze kwabaphansi, sishweleze kwabaphansi. Masizwaneni sibe into yinye sinsizwa sakithi masizwaneni sibe into yinye bantu bakithi masizwaneni sibe into yinye Kulomhlaba uyahlaba Kulomhlaba sibe into yinye Ngoba lomhlaba uyahlaba sishweleze kwabaphansi Next Stop Soweto heißt eine Compilation-Reihe, wo es natürlich um Musik aus Soweto, aus Südafrika geht. Und da ist gerade die Nummer 4 erschienen. Und da gibt es drauf Musik aus den späten 70ern, frühen 80er Jahren, wo die Zulu-Texte und Township-Harmonien schon so ein bisschen Richtung Soul und Rock und Afro-Disco gegangen sind. Davon hörten wir gerade Aber Fama Bana Soul mit Massivana, wie auch immer das ausgesprochen werden soll. Keine Ahnung, ob das genau stimmt. Nächster Song auch von einer Compilation On Deck. Da gibt es jetzt den dritten Teil. Da geht es um Neo-Soul und Hip-Hop abseits der Klischees. Und das ist auch der letzte Song für heute. Davon hören wir Sala Ananze mit When I Call. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war der Sunday Service. Touch somebody. Touch somebody. Touch somebody, touch somebody, touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah. Touch somebody, yeah.